WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, nach den Turbulenzen am Freitag heute wieder eine ganz normale Sendung, so wie ihr das gewohnt seid. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir beginnen wie immer in jeder Woche mit einer freien und offenen Themenrunde und Themennacht. Ihr könnt euch also gerne melden, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und meine ersten Gäste sind gleich zwei, nämlich Laura und Juli. Beide so um die 20. Hallo, hallo, ihr beiden. Hallo. Kann ich gleichzeitig mit euch beiden sprechen? Ja. Das ist sehr schön. Ja, ihr Lieben, weswegen habt ihr angerufen? Ja, wir wollten dir mal erzählen, dass wir jetzt gerade bei Rock am Ring waren am Wochenende. Oh, da ging's ja hoch her. Ja, genau. Deswegen rufen wir auch an, weil wir echt Angst hatten. Ja, also vielleicht zur Erklärung, die das nicht mitbekommen haben. Es gab ein schweres Unwetter da in der Gegend. Und ja. Ihr, das Publikum, die dort waren, sind da sehr gebeutelt worden. Wie habt ihr es erlebt? Ja, das war nämlich so. Wir haben unseren Campingplatz, der sehr, sehr weit vom Parkplatz entfernt war, direkt neben den Bühnen gehabt. Und konnten also abends, wenn wir da noch saßen in unserem Camp, konnten wir die Bühnen hören, also was da so gerade lief. Ja. Ja, und da lief gerade Fritz Kaltbrenner. Ja. Und ja, es war schon spät, das war, glaube ich, das letzte. Ja. Und ja, dann wurde plötzlich abgebrochen und es kam eine Durchsage, dass wir in wenigen Minuten eine Welle mit Schauern und Gewittern und Hagel bekommen. Und ja, dann stürmten alle Leute total panisch zu ihren Zelten und es wurde auch gesagt, keine Panik und alle sollen sich ruhig behalten und die Zelte aufsuchen. Mhm. Ja, und er hat halt gesagt, in wenigen Minuten, und man hat uns schon immer eingeflößt, wir sollen uns ins Auto setzen, wenn es gewittert, aber wir konnten gar nicht, weil das so weit weg war. Ja. Weil das Auto zu weit weg stand. Genau, also mussten wir uns dann in unseren Zelten verkriechen. Mhm. Und wie habt ihr dann das Unwetter erlebt in eurem Zelt? Wart ihr beiden allein im Zelt oder noch jemand dabei? Ja, wir waren alleine im Zelt, also eigentlich hatten wir sogar getrennte Zelte, aber wir haben uns dann entschlossen, zusammen in einem Zelt zu schlafen. Mhm. Und ja, das war so krass, also die Blitze, die waren echt sehr hell, also selbst wenn man die Augen zu hatte, das war, als hätte man eine Kamera vorm Gesicht und die schütten Foto mit Blitz auf die. So hell war es, so stark waren die Blitze. Ja, und es hat auch echt sehr laut gedonnert und wir hatten echt panische Angst. Und am nächsten Morgen haben wir halt nur diese ganze Verwüstung gesehen. Also es war echt ein Hammersturm, es war alles verwüstet. Also euer Zelt war erstmal verschont, war verschont geblieben. Und ihr habt euch dann in der ganzen Nacht auch nicht nach außen bewegt. Ihr wart im Zelt geblieben. Genau, ja. Wir haben uns versteckt. Und als ihr dann rausgegangen seid am Morgen, was habt ihr gesehen? Die Bilder, die man so in den Zeitungen sehen konnte im Netz, die waren ja ziemlich schlimm. Was habt ihr gesehen? Genau, wir haben mal, also es war alles verwüstet. Alles, was wegfliegen konnte, war auch echt weggeflogen. Und ja, alle Leute, es waren ja hauptsächlich junge Leute da, die hatten alle Nachrichten von ihren Eltern, was ob denn alles gut sei. Und wir wussten ja erstmal gar nicht, dass wirklich welche verletzt wurden da am Abend. Und also der Blitz hat ja in die Bühnen eingeschlagen oder in eine Bühne. Ja, das war schon echt erschreckend dann. Wisst ihr, ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht im Kopf, wie viele Leute verletzt worden sind? Ja, das waren, also 27 sind leicht, sag ich mal so, verletzt worden und 6 schwer verletzt. Und durch was sind die Verletzungen entstanden? Also die schweren Verletzungen sind, glaube ich, also ich bin mir nicht ganz sicher, waren Securities, die standen am Boxenturm, wo der Blitz halt reingeschlagen ist. Mhm. Und die anderen 27, die lagen auf einem kleinen Draht, sag ich mal so. Der lag unter den Zelten. Und alle Zelte, die unter diesem Draht lagen, beziehungsweise über diesem Draht lagen, waren dann betroffen auch noch. Das ist natürlich das Übelste überhaupt, sich auf einen Draht zu legen bei schwerem Gewitter. Ja. Ich glaube, der war auch echt nicht groß. Also wir wissen auch selbst nicht ganz so genau, wie das wirklich war. Man hat halt von 1000 Seiten gehört und immer waren mehr oder weniger verletzt. Wie war das denn in eurer unmittelbaren Umgebung, rechts und links um euch herum? Ist es denen auch so gut ergangen wie euch? Nee, also das Zelt neben uns, das stand komplett unter Wasser. Die Leute waren völlig fertig, weil die ganzen Klamotten nass waren, das Zelt, der Schlafsack, es war saukalt. Also tagsüber hatten wir herrlichstes Wetter, aber sobald es abends wurde, war es saukalt. Mhm. Und ja, das war ein kleines Drama, kann man mal so sagen. Aber dann habt ihr wirklich Glück gehabt, ne? Dass gerade euer Zelt verschont geblieben ist. Ja. Ja. Wie ging es denn dann weiter in dem dann folgenden Tag? Ja, da hat man dann halt erst so Gerüchte gehört, wie dass das Festival jetzt abgebrochen wird und so. Aber das hat sich dann nachher nicht bewahrheitet. Aber klar, unsere Eltern, die hatten Angst. Da ist eine, die macht sich ziemlich schnell Sorgen bei Gewitter, weil sie selber schlechte Erfahrungen dabei hatte. Und also jeder hatte wirklich tausende Nachrichten von den Eltern auf dem Handy. Klar. Natürlich, vor allen Dingen nach so großen Katastrophen wie der Love Parade, das war jetzt nicht miteinander vergleichbar, aber man hat das dann ja gleich im Kopf, wenn man zu Hause ist, wenn man irgendwie Eltern ist oder irgendwie Freunde und macht sich Sorgen. Ja, sicher, als wir hörten auf der Bühne, dass dass das Konzert abgesagt wurde und dass es nur noch ein paar Minuten sind, bis das Unwetter beginnt und dass sich alle langsam in Richtung Zelt bewegen sollen. Mhm. Das war ja auch, da habe ich mir auch gedacht, so, unsere Freunde, die standen da teilweise noch in der Masse und ich dachte, oh Gott, wenn das da jetzt in Panik gerät, hat man sofort an die Love Parade gedacht. Also, hoffen wir für die Verletzten, dass die bald wieder fit werden und wir drücken die Daumen für die Schwerverletzten, dass die natürlich auch bald wieder richtig gesund werden. Auf jeden Fall. Jetzt wart ihr da, jetzt habt ihr das erlebt, werdet ihr nächstes Jahr wieder hinfahren? Ja. Auf jeden Fall. Sehr gut. Laura und Juli haben uns ein bisschen erzählt von den Ereignissen Rock am Ring am vergangenen Wochenende. Ihr beiden, vielen Dank und alles Gute wünsche ich euch. Somian, bekommen wir noch ein Autogramm? Sehr gerne, schicke ich euch sehr gerne. Ihr müsst auflegen und wir rufen euch nochmal an. Alles klar, vielen Dank. Tschüss. Ciao. Die Juli und die Laura. Und wer kommt jetzt? Jetzt kommt Jessica und Jessica ist 42. Guten Morgen, Jessica. Guten Morgen. Hallo Jessica, weswegen rufst du an? Geruch und Geschmackssinn. Geruchs- und Geschmackssinn? Ja, richtig. Ich habe wegen dem Thema letzte Woche, da ging es um Essen. Um Lebensmittel, genau. Ja, um Lebensmittel. Ja, und ich habe beim schweren Unfall meinen Geruchs- und Geschmackssinn verloren. Wann war der Unfall? Was? Wann war der Unfall? 2000. Das ist jetzt nicht alles, ich habe noch mehr, aber das sind so Spätfolgen, die auch noch dazukommen. Ja, was war denn das für ein Unfall? Ich wurde vom Motorrad überfahren und habe eine Schädel-OP gehabt. Mhm. Also. Du wurdest von einem Motorrad überfahren? Ja, angefahren. Als Fußgänger? Als Fußgänger und habe dann eine schwere Kopfverletzung, mehrere Brüche im Kopf. Mhm. Also da war so viel, ich stand auch richtig auf der Kippe. Mhm. Ja, und seit meinem 28. Lebensjahr bin ich dann Rentnerin. Mhm. Ich habe Geruch und Geschmackssinn, Epilepsie, ja, so Dauerschmerzen. Aber der Geruch und Geschmack, man glaubt gar nicht, wie... Ja, das kann ich, ich erahne das, was für eine gravierende Folge das für das Leben und die Lebensqualität hat. Du kannst überhaupt nichts riechen und überhaupt nichts schmecken. Nein. Dir könnte man alles Mögliche auf die Zunge legen, du würdest es gar nicht wahrnehmen. Ja, richtig. Wie ist das denn bei dir dann mit dem Thema Essen und Ernährung? Ganz, ganz schwer. Also man kann zwar mit der Zunge fühlen, scharf, die brennt dann, die Zunge. Weil die Zunge ist ja... Aber das brennt dann nur, du merkst ja, nicht... Ja, genau. Aber das Allerschlimmste ist ja, draußen irgendwas zu essen. Man muss so aufpassen, weil... Wenn irgendwas schlecht ist, das würde ich überhaupt nicht merken. Stimmt. Man riecht es sonst und man schmeckt es natürlich auch, wenn irgendwas faul wird oder verdorben ist oder so. Oder aber das Riechen. Man kann nicht in irgendwelchen Räumen, die frisch gestrichen sind, man hält den, also ein normaler Mensch, der hält den Atem etwas zurück. Mhm, ich atme richtig durch. Mhm. Und der Geruchssinn ist ja von Urzeiten auch so angelegt bei den Menschen, dass er uns auch warnt. Ja, das stimmt. Das heißt, du, wenn es irgendwo brennt oder irgendwie die Flammen irgendwie oder Qualm entsteht, ja, Qualm kannst du sehen, aber wenn es brennt und nur ein Geruch entsteht, den kannst du nicht wahrnehmen. Nee, das stimmt. Nochmal zurückzukommen auf das Essen. Dir macht es also überhaupt keinen Spaß zu essen? Nein, Essen ist für mich ein Muss. Ich habe angefangen mit Zwieback. Ich habe nur Zwieback gegessen. Mhm. Ich habe damals ganz wenig gewogen. Und Essen ist für mich jetzt nur noch ein Muss, um mein Gewicht zu halten. Aber du hast schon ein Hungergefühl. Ja, das könnte manchmal... Das ist schon, manchmal denke ich, dann esse ich einfach nur, weil ich muss. Man hat schon ein bisschen Hunger, ja. Und aber man muss aufpassen. Das ist so ein schwerer Grad schon wieder, wenn man dann nichts isst, dass man weniger, das geht schon fast ein bisschen, wenn man nicht aufpasst, so. In Richtung Magersucht? Ja, richtig. Weil du nur aus Vernunft etwas dich hinein tust, so muss man es ja schon sagen, damit der Körper irgendwas hat. Da musst du doch genau überlegen, ich muss jetzt das essen, damit ich die Nährstoffe habe und die Nährstoffe. Ja, das mache ich auch so. Das machst du auch. Und kommst dann somit auch über die Runden. Ja, das Wie schwer bist du? Ich wiege jetzt ungefähr mal wieder 50 Kilogramm. Das ist schon viel jetzt mal gerade. Wie groß bist du? Ich bin 1,60. Ja. Aber das geht auch manchmal, dann wiege ich wieder nur 43 Kilogramm. Wie viel Mal am Tag isst du? Also, ich mache das 3-mal am Tag. Mhm. Ich frühstücke, aber immer das Gleiche. Ich frühstücke immer das Gleiche. Was frühstückst du? Ich esse immer Brot mit Ei. Brot mit Ei? Mhm. Ohne Butter, nur einfach Ei und Brot. Ja. Und wie ist das mit dem Trinken? Nur Wasser. Du schmeckst das ja auch nicht. Aber du hast doch sicher, gerade jetzt bei heißen Sommertagen, ein Durstgefühl. Ja doch, ich trinke sehr viel Wasser. Also manchmal trinke ich so ungefähr 4 Liter am Tag. Ist das Trinken denn dann ein wenig sinnlicher Genuss, wenn du den Durst löschst? Boah, kann man nicht sagen, nee. Nee. Also du trinkst auch, wenn man trinken muss und du isst, wenn man essen muss. Wenn du, gut, das ist ja schon sehr lange her, 2000. Ja, wenn du so zurückdenkst, welchen Geruch vermisst du am meisten? Das ist jetzt doof, aber ich vermisse das meiste, dass man sich selber nicht riechen kann oder dass man kein Parfüm mehr riechen kann. Mhm. Man selber kann ja nie sagen, wie der eigene Körpergeruch ist und oder ob man stinkt. Genau, und ist da auch nicht gewarnt, gestern musste man unter die Dusche oder so. Ja, gut, das macht man ja, aber dass man nie wieder, ich kann meine alten, was ich an Parfüm habe, das weiß ich, aber wenn jetzt benutzt einen neuen Geruch haben möchte, dann könnte ich nur... Das geht nicht. Nee, das geht was nicht. Der andere so sagt. Ja. Benutzt du überhaupt noch Parfüm? Ja, selten. Deos natürlich. Mhm. Aber selten. Manchmal einfach nur so, aber man riecht halt nicht. Lass uns mal nochmal über so Essen und Lebensmittel und Speisen reden. Gibt es da manchmal eine Sehnsucht? Du hast ja die Erinnerung, wie die Sachen so geschmeckt haben. Kaffee. Der Kaffeegeruch, Kaffeegeruch. Und was würdest du gerne nochmal richtig schmecken, so wie du es früher geschmeckt hast? Ach, jetzt hat man sich so daran gewöhnt, das ganze Leben so aufgebaut. Ist die Sehnsucht schon weg? Ja, ich glaube. Und die erste Zeit, was hast du da so am meisten vermisst? Ja, so was ich so gegessen habe. Man hat ja immer, jeder hat ja so Lieblingsessen und das ist ja dann für dich nicht mehr wichtig. Nee, das stimmt. Man isst zwar auch nicht, was man nie gemocht hat, das isst man auch nicht. Ach so, das ist ja interessant. Und das Essen darf auch nicht irgendwie ekelig aussehen. Man muss das immer schön her... Also irgendeine durchgedrehte Pampe, das geht auch nicht? Nein. Was hast du früher überhaupt nicht gerne gegessen? Oder Champignons. Ja, zum Beispiel. Und überhaupt keinen überbackenen Käse. Überhaupt nicht, was mit Käse überbacken ist. Und wenn man dir jetzt überbackenen Käse mit Champignons hinstellen würde, nach dem Motto, komm, ist doch egal. Hauptsache, du hast den Magen voll, geht das nicht. Das denken die Leute immer, dass man dann alles, aber das stimmt nicht, nein. Ja, das hätte ich jetzt auch gedacht. Man macht alles mit Gefühl. Also alles, was... Doch, das macht man. Man macht alles mehr mit Gefühl. Cremig und was knackig ist, so knusprig. Ich meine... Das spürt man schon. Man macht viel mit der Zunge. Also, genau. Du hast keinen Geschmackssinn mehr, aber deine Zunge ist ja nicht taub. Nein, das die heißt, ist nicht. Du spürst genau. Die Konsistenz, spürst Richtig. Du schon. Ja, also was angenehm cremiges ist dann schon schön. Ja, jetzt hatten wir gerade, oder wir haben Frühling, kommen da so Sehnsüchte, dass du denkst, ah, ich möchte einmal nochmal so ein Frühlingsblumen riechen oder einen blühenden Baum? Ja, doch, das möchte man schon. Mhm. So. Oder wenn mal einer sagt, der stinkt da, dann sage ich immer, ja, ich rieche nicht. Ich kann dann noch so nah stehen an jemanden, der schlecht riecht, das interessiert mich überhaupt nicht. Was machst du vom Beruf? Nee, du bist Rentnerin, hast du gerade schon. Rentnerin, genau. Ja. Ich wollte nämlich gerade sagen, es gibt ja Berufe, die sehr geruchsbelastend sind, dann wäre das ja für dich ziemlich praktisch, wenn man dann in so einen Beruf ginge. Da kann man therapeutisch nichts mehr machen. Nein, man hat vieles versucht. Man hat auch immer gesagt, man muss ja eigentlich sauer schmecken. Mhm. Das würde man, aber das... Es werden immer so Geruchstests gemacht und dann gehen die meisten schon immer, die Ärzte gehen schon immer aus dem Raum, die können das schon gar nicht riechen und ich sitze da immer noch drin und... Ach, weil das so stark riecht für ja, die. Ja, genau. Mhm. Die probieren alles aus. Und das machen die immer noch nach all den vielen Jahren? Nein, jetzt nicht mehr. Ja. Nee, jetzt nicht mehr. Also ist doch nicht die Hoffnung, dass du irgendwann morgens aufwachst und plötzlich riechst Nein. du wieder? Nein, nee, das... Nee. Du hast dich damit jetzt arrangiert? Ja. Ja, ich glaube, man nimmt das so selbstverständlich hin, dieses Riechen und Essen. Und wenn das plötzlich weg ist, fehlt... Das stimmt, das weiß keiner zu schätzen. Ja, man merkt es so ein bisschen, wenn man sehr starke Erkältung hat. Ja, das stimmt. Dann ist das ja schon mal so, dass man fast nichts schmeckt und riecht. Und dann kann man das sich so ein bisschen vorstellen, wie es dir ergeht. Ja, das stimmt. Mann, Jessica, dann wünsche ich dir trotz... dass du keinen Geruchssinn hast und nicht schmecken kannst. Trotzdem alles Gute. Okay. Und von Herzen alles Gute. Und schön, dass du angerufen hast. Danke. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao. 0800 220 5050, unsere Nummer, unter der ihr uns hier erreichen könnt, kostenfrei. Und ich bin verbunden mit der Renate, die ist 40. Guten Morgen, Renate. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen, Renate. Ich bin schon 47. Ach, gut. Dann mache ich eine 47-jährige Renate aus dir. Renate, was geht's? Ich sitze hier an meiner Bachelorarbeit, bin eine Hebamme. Das hat damit jetzt nicht so viel zu tun. Aber wir haben bald den 1.7. und am 1.7. geht bei uns die Haftpflicht wieder durch die Decke. Und wir stehen da wie schon 2010 und eigentlich auch 2005, dass wir Hebammen... Ja, Moment, nicht du schreibst deine Bachelorarbeit und bis hier... Ja. Aber das hat mit dem Hebammen-Dasein nichts zu tun. Nee, das ist einfach nur, dass ich mich weiterqualifizieren möchte und auch muss. Ja, und ich habe nämlich vorige Woche im Spiegel einen langen Artikel über Hebammen gelesen und war da ganz erstaunt, weil ich das überhaupt gar nicht wusste, dass euch das Wasser abgedreht wird sozusagen, dass ihr gar nicht mehr richtig arbeiten könnt. Ist das so? Ja. Also es ist sehr subtil eigentlich. Es sind faktische Sachen, dass wir einfach eine hohe Haftpflicht haben, im Verhältnis wenig verdient. Also die Haftpflicht ist 6.000 Euro im Jahr. Ja. Wenn man gut verdient, kann man sowas bezahlen. Das ist ja gar kein Problem. Aber 6.000 Euro im Jahr ist schon eine ganze Menge Geld. Genau, diese wenn Haftpflicht man einen Stundensatz von 7 Euro hat, 7,80 Euro. Aber diese Haftpflicht ist, und ich glaube, das ist das große Problem im Moment, diese Haftpflicht ist vor kurzem extrem erhöht worden. Genau. Wie hoch war sie früher? Also ich bin ja 25 Jahre schon Hebamme. Als ich angefangen habe, kann ich mal sagen, habe ich 300 D-Mark oder so bezahlt im Jahr. Und ich habe da auch Hausgeburten auch begleitet. Und jetzt ist es 6.000 Euro. Also kann man auch ein bisschen umrechnen, wie viel es dann wirklich mehr ist. Es sind fast 1.000% Erhöhung. Und das ist ja eine lange Zeit her. Aber ich meine mich zu erinnern, in dem Artikel stand drin, dass kürzlich das um das Vierfache angestiegen ist. Ja. Und das ist natürlich wahnsinnig, wenn man sich vorstellt, das bedeutet im Klartext, dass ihr euch nicht mehr finanzieren könnt und dass der Beruf der Hebamme am Aussterben ist. Ah ja, da sagst du was Hartes. Ich frage es, ich sag's ja nicht, ich frag dich ja, um das zu verstehen. Ja, es ist, sehr, es ist einfach beeindruckend, weil es ist so, dass bei jeder Geburt hier in Deutschland eine Hebamme anwesend sein muss. Also wenn die Frau alleine entbinden will, darf sie auch alleine entbinden. Mhm. Aber es ist verpflichtend, dass eine Hebamme dazu gerufen wird. Auch im Krankenhaus? Wenn die Frau betreuen. Auch im Krankenhaus. Mhm. Also jeder von uns hat praktisch eine Hebamme erlebt, nämlich bei seiner eigenen Geburt. Mhm. Und das ist schon praktisch seit 1900 so. Und wenn man sich jetzt überlegt, es wird uns immer unmöglicher gemacht, die Arbeit zu machen, frage ich mich immer, wer steht denn den Frauen morgen bei? Also wer ist dann die Berufsgruppe, die denen hilft? Also das ist aber nach wie vor so, dass, ich frage es nochmal, dass bei jeder Geburt, egal wo, eine Hebamme dabei sein muss? Ja, muss. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel jetzt ein Arzt würde zufällig zu einer Geburt kommen, muss er dafür Sorge tragen, so ist der gesetzliche Passus, dass eine Hebamme dazu gerufen wird. Er darf nicht alleine die Geburt betreuen. Mhm. Ich als Hebamme kann aber eine Geburt alleine begleiten. Das habe ich viele Jahre gemacht in der Hausgeburtshilfe. Aber wie geht das denn dann, wenn ihr dabei sein müsst, aber letztendlich euren Beruf gar nicht finanzieren könnt? Ja, naja, genau da befinden wir uns. Und das ist halt, wer wirklich darunter leiden muss, das sind natürlich wir, aber das sind die Frauen und die Familien. Wozu überhaupt braucht man, entschuldige bitte, ich habe keine Kinder. Es ist jetzt nicht kritisch gemeint, sondern einfach wirklich, ich frage das. Wozu braucht man Hebammen, wenn man in einer guten Klinik mit Geburtsstationen von tollen Ärzten und Schwestern betreut wird? Eine Geburt ist ja, eigentlich kann ich es fast so formulieren, wie ein intimer Kontakt mit einer anderen Person. Also es ist was sehr Intimes, sehr Privates und es braucht jemanden, der nichts tun will, der im Endeffekt das begleitet, unterstützt, viel weiß, aber wenig tut. Und jetzt der Arzt ist von seiner Sozialisation einfach dafür gedacht, dass er was tut. Ein Arzt ist, der muss handeln, ne? Der muss retten, der muss diagnostizieren. Mhm. Und meine Fähigkeit, die Fähigkeit meiner Kolleginnen ist einfach, wir sind dabei und wenn was zu tun ist, tun wir auch was. Aber viele Geburten laufen, ich sag's mal ganz positiv, sind total langweilig. Also habt ihr so einen, ihr seid der Wohlfühlfaktor für die Frauen? Genau, wir sind da, wir sind wach, wir begleiten, aber wir sind einfach ruhige Partnerinnen. Aber wenn eine Frau zum Beispiel zu Hause ein Kind bekommt, dann müsst ihr da auch mit zupacken und auch. Ja, müssen wir nicht unbedingt. Aber also was macht ihr doch? Ja, zupacken muss man als Hebamme weniger, als man glaubt. Also wir begleiten die Frauen so, dass sie weiß, was sie zu tun hat. Und im Endeffekt, jetzt mal ganz positiv gesprochen, packt die Frau selber zu. Die braucht mich dazu nicht. Es ist in der Klinik natürlich schon so, dass die Hebammen weit mehr Handwerk anwenden müssen, weil klinische Strukturen ganz anders sind. Mhm. Aber wenn es gut läuft, tue ich wenig. Wer hat denn jetzt Interesse daran, euch oder diesen Berufsstand quasi wegzudrücken, das Wasser abzugraben? Wer hat daran Interesse? Frag mal andersrum, wer hat Interesse, uns zu behalten? Ja, das haben die Frauen, die haben Interesse, uns zu behalten. Das haben die Familien, die Männer, die Kinder, die geboren werden. Aber das sind einfach keine finanzstarken Menschen. Also es ist ja einfach, da ist kein Geld zu Hause bei diesem ganzen Begleiten und Unterstützen. Mhm. Und die Pharmaindustrie, niemand verdient an uns. Also ich meine, wenn man sagt, man unterstützt, man ist dabei, man begleitet, wo kann da gewinnen? Dennoch möchte ich die Frage auch doch von der anderen Seite nochmal stellen, weil dann versteht man das vielleicht eher. Wenn von innerhalb weniger Jahre diese Haftpflicht um das Vierfache erhöht wird und man 6.000 Euro im Jahr hinblättern muss, wer hat das veranlasst und mit welchem Hintergrund? Also es ist so, dass wir immer ganz positiv sagen, es haben die Schadenfälle nicht zugenommen. Also sie sind gleich geblieben. Aber wenn jetzt ein Kind geboren wird, und es ist ja immer ein Unterschied, also ich weiß nicht, wie das Kind im Bauch war, ob es gesund war oder krank, es wird geboren und da kann man immer sagen, unter der Geburt ist so viel passiert, dass das Kind während der Geburt erkrankt ist. Mhm. Wenn ich zum Beispiel in OP komme, habe zwei Beine und komme nur noch mit einem Bein wieder raus, weiß ich, mir fehlt jetzt ein Bein. Aber Geburt weiß man nicht, was war vorher mit dem Kind, was ist unter der Geburt passiert. Und dann hat man gesehen, es gibt besondere Kinder, die wirklich Einschränkungen haben. Und dann hat man irgendwann gedacht, ach, die bei der Geburt beiwohnen, die können doch auch verursachend gewesen sein, weil sie falsch gehandelt haben. Aber warum kommt man gerade jetzt auf diese Idee? Ihr habt das Jahrzehnte so anders gemacht. Warum jetzt gerade? Weil die Kinder teuer geworden sind. Also jetzt mal ganz krass gesagt, und das ist kein Wunsch von mir gewesen, sondern aber ganz böse gesagt, vor vielen Jahren sind die oft recht flott verstorben und die therapeutischen Maßnahmen am Kind waren gering. Also nochmal, diese Kinder lang. Wer ist schuld an eurem Dilemma? Ich kann es, also die Versicherungswirtschaft sagt, wir müssen Geld verdienen, also müssen es die Hebammen zahlen. im Endeffekt ist das ganze System, dass man meint, sowas wäre versicherbar. Also ich meine, Lebensäußerungen wie Gebären, das ist was, was Menschen widerfährt, was jedem Menschen widerfährt, genauso wie Sterben. Mhm. Und jetzt meint man, es ist versicherbar und das ganze Versicherungswesen warum übernehmen, kann man das in Frage stellen. Warum übernehmen die Krankenkassen das nicht? Die Krankenkassen sind ja die Hauptkläger. Die Krankenkassen sagen, wir haben Kosten mit einem Kind und wir möchten von euch das Geld. Das sind die Hauptkläger, die praktisch die Hauptgründe dafür sind, dass unsere Kosten so hochgetrieben werden. Welche Position hat die Bundesregierung? Sie unterstützt die Hebammen natürlich verbal immer mehr als wirklich faktisch. Und es ist ja akut ein Gesetz, also ab 1.7. sollte ein Gesetz uns eigentlich schützen und stützen. Und gerade müsste ein Vertrag unterschrieben werden, damit das geht. Da hat sich der Spiegelartikel auch drum gedreht. Und dieser Vertrag kann nicht unterschrieben werden, weil eben in diesem Vertrag auch steht, unter diesen Bedingungen dürfen Frauen nur noch zu Hause entbinden. Und diese Bedingungen sind nicht erwiesen. Das macht nicht mehr Sicherheit für Mutter und Kind. Und deswegen haben wir uns geweigert, für die Frauen diesen Vertrag zu unterschreiben. Und deswegen kann dieses Gesetz nicht in Kraft treten. Ach so, das heißt, das geht weiter. Der Kampf geht total weiter. Heißt aber im Klartext, dass es immer weniger Hebammen wahrscheinlich geben wird. Und speziell die Jungen. Also die Jungen, jetzt ich schon so lang. Was ich nicht verstehe, wenn es immer weniger gibt, aber bei jeder Geburt eine dabei sein muss, dann klappt doch irgendwann irgendwas nicht mehr. Ja. Genau. Genau, warum, das ist es. Warum gibt es eigentlich keine Hebammeriche? Es gibt nur ganz wenige in Deutschland. Und in den Niederlanden gibt es 4% der Hebammen, dort sind Männer. Hier, ich weiß nicht, warum nicht. Aber irgendwie, also, irgendwie ist es eine Frauensache. Oder? Noch ist es eine Frauensache, ja. Vielleicht verändert sich's. Ja, aber vielleicht ist es auch gut, dass es eine Frauensache ist. Man muss ja nicht alles immer gleichberechtigt organisieren. Vielleicht kann eine Frau das auch besser verstehen, wenn eine Frau gerade in der Situation ist. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist die Zukunft auch ein bisschen männlich und dadurch kommt auch mehr Stärke mit rein. Ich weiß es nicht, wenn Männer auch noch deutlich auf die Wichtigkeit hinweisen und das auch vertreten in verschiedenen Gremien. Und jeder Vater, der bei einer Geburt dabei war, weiß von der Bedeutung der guten Begleitung durch die Hebamme. Was wäre jetzt, was ist dein Wunsch an die Politik, an wen auch immer? Mein Wunsch ist einfach, dass man das Sterben und das Geborenwerden beides als elementar wichtig betrachtet und die Gesellschaft zurückholt und die es machen, die begleiten, die unterstützen, einfach so gut bewertet und so gut unterstützt und auch schützt, vor den ganzen Reglementierungen, dass sie ihre Arbeit machen können. Finde ich einen sehr guten Ansatz. Ich weiß nicht, ob du das weißt, dass ich unterstütze die Palliativmedizin sehr. Ja. Da sind wir am Ende des Lebens, dass man menschlich mit dem Sterbenden und mit dem Tod, mit dem zu erwartenden Tod umgeht. Und das leuchtet mir ein, was du sagst, dass man auf der anderen Seite es eben auch nicht so industriell machen sollte, sondern eben auch menschlich einen Menschen in die Welt holen und die Frau dabei begleiten, verstehe ich, ja? Genau. Ja. Da einfach eine Wichtigkeit setzen, dass es wichtig ist, wie wir geboren werden und es ist auch bedeutsam und wichtig, wie wir sterben. Beides ist einfach nicht irgendwie was passiert und egal wo und egal wie, sondern es muss einfach betrachtet werden, weil das einfach viel auf der Biografie, bei den Sterbenden ja oft von denen, die es begleiten, ist es sehr bedeutsam, dass sie da einfach eine gute Begleitung machen können. Und bei uns genauso. Und wenn einfach alle meinen, das hat einen Wert, dann hat es einen Wert. Und wenn der schnöde Mammon nicht das maßgeblich ist, was Wert darstellt, dann sind wir alle einen Schritt weiter. Renate, ich danke dir, dass du angerufen hast und das Thema hier mal platziert hast, weil ich glaube, da haben wir noch nie drüber gesprochen hier. In 20 Jahren Domian, da wurde es mal Zeit. Vielen Dank. Ja, unbedingt. Viel Erfolg mit deiner Bachelorarbeit. Ja, danke. Tschüss, ciao. So, ihr Lieben, wir haben 1.30 Uhr. Genau, 1.30 Uhr. Ich möchte euch gerne unser Thema vorstellen für diese Woche. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema Nichts ist mehr, wie es war. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, deren Leben durch ein bestimmtes Ereignis eine dramatische oder grundsätzliche Wende genommen hat. Und so ein Ereignis, das könnte sein, ein Verbrechen, ein Unfall, ein sexuelles Erlebnis im positiven wie im negativen Sinne, eine Krankheit, ein Todesfall, ein Lottogewinn oder vielleicht auch ein tiefes religiöses Erlebnis. Nichts ist mehr, wie es war. Das heißt, so heißt unser Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Und wenn vielleicht in eurem Leben so etwas Gravierendes passiert ist und ihr sagt, ja, seit diesem Zeitpunkt ist nichts mehr, wie es war, und ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch unter domian@wdr.de oder ruft am Mittwoch vor der Sendung oder auch während der Sendung an. Jetzt geht's weiter mit der freien Themennacht heute und hier ist der Chris. Der Chris ist 20. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Chris, um was geht's? Ja, ich bin ehrlich gesagt ziemlich nervös. Ach egal, wir schaukeln das schon. Jo, das denke ich auch. Ja, bei mir geht's um Panikattacken und Depressionen. Mhm. Bei mir hat das angefangen im März 2014 mit den Panikattacken. Das ging im Bus los, wo ich starke Atemnot bekommen habe. Ging das? Und ich kurz darauf auch an der Haltestelle mit den Krankenwagen gerufen habe und auch ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Mhm. Und dort hat man mich durchgecheckt und mir gesagt, ich wäre kerngesund. Mhm. Und das könnte ja mal vorkommen bei Jugendlichen in meinem Alter. Und ja, das ging dann so weiter und die Panikattacken haben kein Ende gefunden. Und wann traten die denn wieder auf? In welchen Umständen? In welchen Umständen ist schwierig zu sagen. Die traten eigentlich täglich auf damals. Also dann auch zu Hause in entspannter Situation? Ja, genau, auch in entspannter Situation. Auch zu Hause, auch in der Öffentlichkeit traten die auf. Und wie zeigten die sich dann immer bei dir? Waren das immer die gleichen Symptome? Ja, am Anfang waren das die gleichen Symptome. Also ich habe halt so ein nervöses Gefühl in der Brust bekommen. Mhm. Und dann kam auch die Atemnot ziemlich schnell. Hallo? Hallo? Hallo? Chris bricht gerade weg. Hallo? Ich glaube, er ist weg. Dann wollen wir versuchen, ihn nochmal zu kriegen. Die Leitung ist in der Tat eingebrochen. Dann machen wir weiter mit Sebastian. Und Sebastian ist 26. Guten Morgen, Sebastian. Hallo, Domian. Sebastian, und was geht's bei dir? Ich würde gern mit dir über das Vorurteil sprechen, dass Studentenverbindungen grundsätzlich als rechtsradikal abgestempelt werden. Gibt es das Vorurteil? Ja, das gibt es. Das gibt es sogar sehr stark. Bist du in einer Studentenvereinigung? Ja, ich bin in einer Studentenverbindung. In einer Bruderschaft? Burschenschaft heißt es. Entschuldige, nicht genau. Bruderschaft. Quatsch. Ja. Nein. Burschenschaft, ja. Dann erzähl mal, was machst du da? Klär uns auf. Also ich bin zurzeit der Fuchsmajor, das heißt, ich bin dafür verantwortlich, dass die jungen Leute, die hier frisch reinkommen, so ein bisschen eingeführt werden in das couleurstudentische Leben. Also couleurstudentisch heißt das halt, wie wir das selber so nennen, mhm. Dass die so die Geflogenheiten kennenlernen, wie man sich zu benehmen hat auf einer Kneipe. Also das ist, wenn man sich zusammensetzt mit den alten Herren und gepflegt dann Unterhaltung hat oder zwischendurch auch das ein oder andere Bier trinkt. Ja. Wie heißt eure Burschenschaft? Das würde ich im Fernsehen ganz gerne nicht sagen, weil wir hier direkt vor der Haustür auch ein linksradikales Café haben, mit dem wir sowieso schon Probleme haben. Mhm. Deswegen wäre es schön, wenn ich das außen vor lassen könnte. Nun gibt es ja, was man so draußen weiß, es gibt die schlagenden Verbindungen und die nicht schlagenden Verbindungen. Genau. Was ist deine? Also da gibt es auch nochmal den Unterschied, es gibt nicht nur die Schlagenden und die Nichtschlagenden, sondern es gibt auch noch die fakultativ Schlagenden. Also das sind Burschenschaften oder Landsmannschaften, da gibt es ja auch wieder Unterschiede, ne? Die stellen es den Verbindungsstudenten frei, ob sie Mensur schlagen wollen oder nicht. Meine Burschenschaft zum Beispiel zählt zu den fakultativ schlagenden Burschenschaften. Das heißt? Wir können uns also aussuchen, ob wir fechten gehen oder nicht. Ja. Das Einzige, was wir machen müssen, ist das Fechten überhaupt lernen. Mhm. Jetzt erklären wir mal als ganz unbescholtener Mensch, der damit nichts zu tun hat, warum gruppiert man sich überhaupt in einer solchen Vereinigung? Warum findet man sich da? Also der Grundgedanke ist natürlich, geht auf die Urburschenschaft zurück aus Jena und so weiter. Also das hat wirklich extrem demokratische Wurzeln. Die waren ja mit die Ersten, die damals 1848 dann in der Revolution gekämpft haben. Darauf stützt sich das eigentliche Gedankengut, sage ich mal. Und der moderne Geist hinter einer Burschenschaft ist, dass man die Möglichkeit hat, an seinem Studienort schnell neue Leute kennenzulernen, mhm. möglichst schnell Anschluss zu finden, mhm. Jemanden hat, mit dem man zusammen lernen kann, weil wir ja auch häufig dann ähnliche Studiengänge haben, mhm. dass man alte Herren hat, die einen unterstützen können in Wort und Tat. Also ich habe zum Beispiel mit einem alten Herrn von uns zusammen Mathe gelernt, der hat mir damals geholfen, also durch Mathe 1 und 2 zu kommen. Also alte Herren heißt, das sind Leute, die ebenfalls in diesen Burschenschaften vor 30, 40 Jahren waren? Nee, das ist alter Herr heißt einfach nur, die sind mit dem Studium fertig. Das heißt, die sind, das zieht sich dann von 25, 26-Jährigen bis dann hin auch zu 70, 80-Jährigen, die immer noch zu unseren Veranstaltungen kommen. Achso, die 28-Jährigen heißen dann auch schon alte Herren. Oder die 30-Jährigen. Ja, das ist also, genau, das ist dann mehr so ein Name als wirklich dann Altherr zu sein. Okay, aber wir sind uns einig, dass es eben auch bei diesen Gruppierungen sehr rechte Orientierungen gibt. Da gibt es auf jeden Fall Studentenverbindungen, die rechtes Gedankengut tragen, keine Frage. Übles Gedankengut, was man lesen kann. Reden wir über deine. Welche politische Ausrichtung hat eure Burschenschaft? Wir legen Wert darauf, dass wir innerhalb der Burschenschaft absolut unpolitisch sind. Also als Burschenschaft selber sind wir unpolitisch. Das Einzige, worauf wir wirklich Wert legen, ist, dass wir demokratisches Gedankengut in uns tragen und dass wir das auch wirklich verkörperlichen. Was macht ihr, wenn jemand zu euch kommt mit einer sehr nationalistischen, sehr rechtsorientierten politischen Auffassung und dieses dann auch dort kundtut? Der fliegt raus. Was macht ihr, wenn jemand zu euch kommt mit schwarzer Hautfarbe, ein Student oder mit muslimischem Hintergrund? Wir haben einen Pakistani bei uns in der Verbindung. Wir haben zwei Personen mit philippinischen Wurzeln. Wir hatten bis vor kurzem noch jemanden aus Eritrea, der allerdings für sich gesagt hat, dass es nichts für ihn ist. Also das ist kein Problem. Also man muss hier keinen Arier-Nachweis vorlegen oder so, was ja auch häufig in den Zeitungen dann vorkommt. Ja, da kommt man ja nur rein mit Arier-Nachweis. Das ist also absolut überhaupt nicht so. Nun hast du gerade gesagt, bei euch vor der Tür ist ein linkes Café und du hast Angst, euren Namen zu nennen. Wenn ihr so harmlos seid, wie du es jetzt gerade beschreibst, da ist ja gar nichts gegen einzuwenden. Was haben die denn dann gegen euch? Das sind teilweise vorgefertigte Meinungen, die von Zeitungsartikeln aus verschiedenen Presseorganen, teilweise halt eben auch aus der Antifa-Szene und so weiter haben, die sich auch überhaupt nicht von Argumenten entsprechend Ich würde an eurer Stelle da mal ein paar Jungs und Mädels aus dem Café mal einladen, damit die euch mal kennenlernen. Du wirst lachen, das haben wir schon oft genug gemacht. Die wollen nicht mal durch die Haustür gehen mit der Aussage, wir wollen ja nicht hier in einem braunen Mess hocken. Aha. So, jetzt erklär mir das mit dem Schlagen. Das finde ich auch ein bisschen sehr, sehr martialisch. Warum muss man fechten lernen? Das Fechtenlernen an sich hat eigentlich mehr den Hintergrund, dass man zusammen einen gewissen Sport nachgeht. Könnte man also, ja auch Fußball spielen. Sicherlich. Das hat dann aber eben wieder den studentischen Traditionsgedanken dann wieder. Also natürlich sind wir eine traditionalistische Geschichte, aber eben keine nationalistische. Und das ist, finde ich, ist ein wichtiger Unterschied. Jetzt nochmal mit dem Schlagen. Also das kann bei euch auch vorkommen, hast du gesagt. Ja, natürlich. Erklär es den Leuten mal nochmal genau, was das bedeutet überhaupt. Also wichtig ist zu wissen, dass man auf jeden Fall Körperschutz trägt. Der Kopf ist natürlich frei, aber es sind die Augen geschützt, es sind die Hauptschlagadern geschützt. Man trägt eine sogenannte Mensurweste und ein Kettenhemd. Der Körper ist also geschützt, die Trefferfläche ist der Kopf. Und es ist eigentlich auch gar nicht das Ziel, die gegnerische Person zu treffen, sondern es geht mehr darum, den Mut zu beweisen, zu wissen, dass obwohl der Gegenpaukant, also Paukant ist derjenige, der mit einem ficht, dass der eine scharfe Klinge in der Hand hat und man sich trotzdem hinstellt, ohne einzuknicken. Also es geht mehr darum, die Deckung selber zu wahren. Es ist gerade jetzt warum trägt man dann nicht zum Schutz eine Komplettmaske, so wie man das im Fernsehen bei Fechtmeisterschaften auch sieht? Ja, das hat halt eben den traditionellen Hintergrund. Ich sag mal so, da geht es dann halt darum, dass man, wenn man den Fehler macht, dann eben halt auch dazu steht und dann eben auch mal taktieren muss. Aber das ist schon ein bisschen sehr anachronistisch, finde ich. Hast du auch, man nennt das ja Schmiss, ne, wenn man so eine Narbe im Gesicht hat. Hast du sowas? Nein, ich war auch selber noch nicht zur Mensur draußen. Ich würde gerne dieses Semester meine erste Mensur fechten. Mhm. So nennt man das Mensur. Genau, das nennt sich Mensur, genau. Das überzeugt mich. Also mit dem Sport finde ich auch noch okay. Wenn das Tradition hat und wenn du sagst, wir wollen zusammen was machen, und das ist eben das Fechten. Das ist auch eine Frage der Konzentration. Fechten hat ja auch mit sehr viel mit Feinmotorik zu tun und eben, wie gesagt, mit Konzentration. Aber warum muss Blut fließen? Das finde ich albern. Es muss nicht sein. Ich weiß, du hast es gesagt, es muss nicht sein. Aber dass es überhaupt möglich ist, finde ich albern. Es kann dabei ja auch irgendwas noch doch schon schief gehen. So schnell ist irgendein Nervengewebe zerstört und du hast eine halbseitige Gesichtslähmung oder so etwas. Das ist es doch nicht wert. Alles andere, was du gesagt hast, finde ich okay. Also wüsste ich jetzt gar nichts gegen einzuwenden. Da ist zum Beispiel auch wiederum wichtig zu sagen, du darfst nicht den kompletten Kopf treffen. Es gibt also festgelegte Trefferzonen und wenn du die nicht triffst, dann ist das ein schwerwiegender Fehler, der teilweise auch mit hohen Geldstrafen belegt wird. Also es ist nicht so, als wenn man hier den kompletten Kopf dann dem Gegenpaukanten da Kopf schlagen darf, so ist es nicht. Ja, ja, dazu kommt natürlich auch, wir haben ja dann auch immer einen Paukarzt dann daneben, der das Ganze begutachten kann und sofort dann auch für Hilfe sorgen kann. Also es ist nicht so, als wenn da hier einfach jeder den Gegner da hier wie zu Hackfleisch haben. Ja, ja, okay, das habe ich schon verstanden. Dennoch, dieser Teil befremdet mich, aber gut, das ist halt dann auch Geschmackssache. Ist es so, dass diese Burschenschaften, oder du redest jetzt über deine Burschenschaft, dass das auch so Karriereschmieden sind? Ja, Karriereschmieden würde ich so nicht sagen. Es gibt natürlich die Möglichkeit, Leute kennenzulernen, klar, keine Frage, wie in jedem anderen Zweig auch. Also wenn ich jetzt Praktika mache, hätte ich wahrscheinlich ähnliche Chancen. Es ist nicht so, als wenn man hier einen Freifahrtschein zu einer Karriere in einer Firma von einem alten Herrn bekommt. Man muss schon die Leistung zeigen. Mhm. So ist es nicht. Wir sind zum Beispiel auch sehr darauf bedacht, gerade in der Klausurphase gibt es bei uns keine Veranstaltung, dass eben auch wirklich gelernt werden kann. Mhm. Das darf halt eben auch nicht in den Hintergrund rutschen. Und das ist für uns auch sehr wichtig, dass dieses Lernen und das Studium halt eben immer noch das oberste Ziel ist. Was ist, wenn jemand offen schwul ist in eurer Gruppierung oder dort rein will, das offen schwul Lebende? Für uns ist das kein Problem. Ich kenne auch mehrere Schwule, die aktiv sind als Burschen oder Kursstudenten, von daher. Warum dürfen keine Frauen mitmachen? Es gibt Frauenverbindungen. Es gibt auch Mischbünde. Mhm. Wir sind selber zwar eine reine Männergemeinschaft, das hat aber mehr den praktischen Hintergrund, weil wenn es dann doch mal dazu kommt, dass sich zwischen zwei Mitgliedern der Verbindung sich was anbahnt und dass dann danach dann wieder in die Brüche geht, dass das einen Riss durch die komplette Gemeinschaft ziehen kann. Das könnte natürlich dann zwischen zwei Jungs auch passieren, wenn ihr Schwule aufnehmt. Sicherlich, sicherlich. Aber bislang ist das Gott sei Dank noch nicht vorgefallen. Ja. Ja, also wie du das jetzt geschildert hast, aus deiner Burschenschaft, finde ich auch völlig okay. Abgesehen von der einen Sache, über die wir gesprochen haben. Und ich finde es wirklich schade, wenn das stimmt, dass du die Jungs und Mädels aus der Antifa-Café-Gemeinschaft da eingeladen hast und dass die nicht kommen. Wenn es stimmt. Ja, wir haben schon so oft gesagt, hey, kommt doch einfach rein, guckt euch das alles an. Ja, wir verschließen hier niemandem die Tür. Mhm. Die können sich das hier alles gerne angucken. Für die wird das bestimmt auch sicherlich befremdlich wirken, weil hier natürlich auch eine Ahnengalerie ist, wo die ganzen Leute drauf sind, die hier in der Verbindung mal waren und so weiter. Mhm. Natürlich, das ist eine ganz andere Welt, klar, keine Frage. Ja, es ist in der Tat eine ganz andere Welt, aber vielleicht könnten beide auch die anderen Welten lernen zu tolerieren. Richtig, genau. Und ich finde es halt eben schade, dass da noch nicht mal der Schritt auf uns zugegangen wird, sondern direkt nur gesagt wird, alle Bursche sind Nazis und da das noch nicht mal so unterschieden wird zwischen Landmannschaften, Turnerschaften und was es da nicht alles gibt. Also da gibt es ja wirklich verschiedene Arten der Verbindungen und es wird halt immer nur von den Burschenschaften geredet. Sebastian, du hast jetzt schon einen Anfang gemacht, ihr müsst bessere Pressearbeit machen, damit das differenzierter ist, das Bild. Ja. Und ihr müsst euch klarer von den Rechten distanzieren, das ist ganz wichtig. Ja. Weil die machen euer Image kaputt. Und die gibt es ja nur, das weißt du selbst. Du hast es ja gar allerdings, nicht gesagt. Allerdings. Ja. Und das ist auch ein großes Problem. Also gerade hier Städte wie Marburg haben ja dann echt sehr extreme Verbindungen. Und mit denen wollen wir halt auch wirklich überhaupt nichts zu tun haben. Nur es ist halt auch schwierig, den Antifa-Menschen das dann klarzumachen, wenn die gar nicht zum Reden bereit sind. Weißt du ja selber dann auch. Ne? Ja. Und deswegen hatte ich mir gedacht, hey, warum rufst du nicht mal bei Domian an? Der hat freie Themen gemacht und da kannst du das mal ansprechen. Vielleicht sieht ja auch mal einer zu, der sich dann Gedanken drüber macht und einfach mal vorbeikommt und sich das anguckt. Sehr gut, Sebastian. Ich danke dir für den Einblick in eure manchmal für viele Leute etwas geheime Welt, aber so geheim ist es ja gar nicht. Ich danke dir vielmals und alles Gute wünsche ich dir. Ich danke dir. War übrigens ein tolles 20-Jahr-Special. Wir sind ein bisschen enttäuscht. Wir haben das nämlich gerade noch vor der Sendung gesehen, dass du das Hemd heute nicht anhast. Aber, ich muss es ehrlich zugestehen, ich muss schon dann in sehr schräger Stimmung sein, weil das Hemd ist eigentlich eine Zumutung für euch im Fernsehen. Aber vielleicht mache ich es demnächst mal. Ja, wir würden uns freuen. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Sehr gerne, Sebastian. Alles Gute. Tschüss. Dir auch. Ciao. Und für die, die am Freitag nicht dabei waren, ich habe bei der Jubiläumssendung ein Hemd geschenkt bekommen. Das war sehr nett gemeint und sehr gut gemeint von meinen Kollegen. Aber es ist schon eher so ein Hawaii-Hemd. Ich habe so ein bisschen Scheu, das hier anzuziehen. Aber ich muss es, glaube ich, jetzt doch wirklich mal machen. Ich werde es schick aufbügeln und mal in den nächsten Tagen, an einem heißen Sommerabend werde ich, in einer heißen Sommernacht, ziehe ich das mal an. Hier ist Silvia. Silvia ist 47. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Silvia, ich freue mich, dass du da bist. Um was geht's denn bei dir? Ich freue mich auch, dass ich mit dir reden darf. Ja. Also mein Thema ist Glaubenskonflikt. Oh. Jo. Glaubenskonflikt. Ja. Du bist eine gläubige Christin? Richtig. Katholikin? Ja. Und wo ist der Konflikt? Und Esoterikerin eigentlich auch. Und Esoterikerin, Ja. Ich war heute war ich bei der Polizei und habe meinen Bruder angezeigt wegen sexuellem Missbrauch. Wie alt ist der Bruder? Der ist 6 Jahre älter als ich. Nur um kurz die Fakten zu klären, an wem hat er sich schuldig gemacht? An mir. An dir? Ja. Wie alt warst du? Mit 10 ist das angefangen. Und ging bis? Bis 17 Jahre, bis ich mich anvertraut habe meiner Schwester. Eine sehr lange Zeit. Bitte? Ich sage eine sehr lange Zeit also. Ja. Und du hast das so lange mit dir herumgetragen. Ja. Genau, erst heute habe ich das gemacht, weil das ich komme aus einem Dorf und wenn ich ihn da angezeigt hätte, hätten meine Eltern kein Leben mehr gehabt. Kein richtiges und aber du hast ihn noch angezeigt. Aber du hast ihn jetzt angezeigt. Du meinst, wenn du ihn damals angezeigt hättest. Ja, dann genau. Wenn ich ihn damals angezeigt hätte, ja. Hast du denn eigentlich mit ihm in den vielen Jahren, die jetzt vergangen sind, seit den Taten, darüber auch mal gesprochen? Nein, er ist im Gefängnis. Ach, er ist im Gefängnis? Ja. Weswegen? Ja, wegen, er zeigt sich vor Kindern nackt und... Ach, er ist wegen dieser Delikte ist er schon im Gefängnis? Ja. Und deine Anzeige ist quasi jetzt noch eine Zusatzanzeige. Richtig. Wie lange ist er schon im Gefängnis? Ich glaube 20 Jahre und ich glaube, er muss noch länger. 20 Jahre schon? Mhm. Aber er war zwischendurch mal draußen. Ja, er war draußen und wieder drin, dann wieder draußen und wieder drin. Also immer wegen derselben Delikte? Richtig, ja. Ja. Und leben deine Eltern nicht mehr, eure Eltern? Nein, also das Problem war, mein Bruder, der das gemacht hat, der Lieblingssohn von meiner Mutter. Ich habe nicht verstanden. Der liebte wen? Ich habe es akustisch nicht verstanden, sag's nochmal. Nee, er war das Lieblingskind. Das Lieblingskind, okay. Ja, von meiner Mutter. Und sie ist auch immer hingefahren zum Gefängnis und so und hat das absolut nicht geglaubt. Weil das ihr, die Person, kann das alles gar nicht gemacht haben, klar, als Mutter so, ne? Wie viele Jahre hat sie es nicht geglaubt? Bis zum Schluss? Bis zum Schluss. Wann ist sie gestorben? Im Januar. Und der Vater? Das war 2003. Hat der es auch nicht geglaubt? Der hat es nicht gewusst. Wie? Aber der wusste doch, dass der Sohn im Gefängnis war. Ja, das weiß er, ja, aber er wusste nicht von meiner Sache. Ach so, deine Mutter hat das nicht geglaubt, dass er es bei dir gemacht hat? Ja. Ach so, aber sie hat doch mitbekommen, dass es bei anderen Kindern gemacht hat. Bei anderen Kindern? Wie? Na, du hast gerade gesagt, dass er sich vor Kindern nackt gezeigt hat und... Das wusste ich nicht. Aber weswegen war er denn konkret dann im Gefängnis so viele Jahre? Domian, ich wollte eigentlich keinen Kontakt mit ihm haben und überhaupt nichts von ihm wissen. Mhm. Das konnte ich gar nicht. Er hat mir einmal eine Geburtstagskarte geschickt und einen Tag später war ich in der Klinik, in der Psychiatrie, weil ich so eine Krise hatte. Mhm. Ich weiß das alles gar nicht. Ich habe das jetzt, meine Schwester ist jetzt vor 2 Wochen mal hingefahren zum Gefängnis und da hat sie mir erzählt jetzt und da hat er 2 Stunden lang darüber gesprochen, was er alles gemacht hat. Aber vielleicht sagst du es mir mal in ein paar Stichworten, was er gemacht hat und weswegen er im Gefängnis sitzt. Ja, sich vor so einem Kindergarten, da sie sexuell befriedigt hat vor den Augen der Kinder, hat der Gewaltigung. Also doch so etwas. Ja. Und das hat doch deine Mutter dann gewusst, weswegen er im Gefängnis saß. Nein, Domian, wenn meine Mutter dahin gefahren ist, da hat mein Bruder doch gar nichts gesagt. Ja, aber doch, wenn der so viele Jahre im Gefängnis saß, dann müssen doch die Eltern mitkriegen, warum der Sohn im Gefängnis sitzt. Das kann man doch nicht verheimlichen. Ja, die wollte es nicht wahren. Ne? Sie hat irgendwas vielleicht gehört oder so und war aber immer noch der Meinung, dass ihr lieber Sohn das nicht getan haben kann. Auf jeden Fall, du hast es deiner Mutter auch irgendwann erzählt und sie hat es dir nicht geglaubt. Ja, ich habe es meiner Mutter selber nicht erzählt, das war meine Schwester. Mhm. Und sie hat es mir nicht geglaubt. Sie hat die ganze Zeit gefragt, wann soll das denn gewesen sein? Das kann ja gar nicht. So ist also das war schon hart. Ja, das glaube ich allerdings. Jetzt, ja. Jetzt ist deine Mutter im Januar gestorben, sagst du? Ja. Und du hast heute gestern diesen großen Schritt getan und hast ihn angezeigt. Ja. Du sagst, du hast einen Glaubenskonflikt. Beschreib mir den Glaubenskonflikt. Ja, der ist, also, ein Mensch, der solche Dinge tut, der muss doch krank sein im Kopf. Ja. Und darf ich denn jemanden, der krank ist, überhaupt anzeigen? Finde ich schon. Allein aus dem Grund, um weiteres Unheil zu vermeiden. Wenn man die Behörden nicht auf eine solche Person aufmerksam macht, wird die Person ja weiter und immer weiter solche Dinge tun. Und man muss ja andere Menschen schützen, Kinder schützen. Ja, das stimmt. Aber ich war bei der Polizei, da war ich ganz cool und habe das alles so gemacht und so. Und als ich nach Hause kam, ich war fix und fertig. Auf einmal kam das dann, dass ich mir das so eingeredet habe oder so. Mhm. Oder was die Gedanken gekommen sind. Ne? Aber du hast dich doch wahrscheinlich insgeheim schon seit vielen, vielen Jahren damit beschäftigt, mit dieser Frage, soll ich es tun, soll ich es nicht tun? Ja, eigentlich nicht. Ich musste ja so lange warten, bis meine Mutter stirbt. Das war mir schon klar, aber die Gedanken waren doch sicher in deinem Kopf. Da war nur die Mutter, die das abgebremst hat. Ja. Wie geht denn das jetzt weiter? Was haben die auf der Polizei gesagt? Ja, dass mein Bruder jetzt im Gefängnis darauf angesprochen wird und dass da auch irgendwie zu einer Besprechung kommt oder sowas. Mhm. Hast du das mit einem Anwalt vorher besprochen? Nein, ich habe einen Betreuer. Einen Betreuer? Ja. Und einen gesetzlichen. Und das, mit dem hast du das besprochen? Ja. Hast du? Der hat auch den Termin bei der Polizei gemacht. Und der war dabei? Ja, der war dabei. Ah ja, das ist schon mal gut. Hast du selbst denn auch noch Familie? Ja. Also Kinder oder einen Partner? Nein, gar nichts. Ach so, das nicht? Nee. Aufgrund meiner Erkrankung, die ich jetzt habe, ne? Was für eine Erkrankung ist das? Das ist Depression, das ist Borderline, das ist instabile Persönlichkeitsstörung. Mhm. Und das ist alles zurückzuführen auf das Leid, was man dir angetan hat. Nicht Mann angetan hat, sondern was er dir angetan hat, dein Bruder. Ja, genau. Insofern, Silvia, finde ich deine Entscheidung sehr richtig, dass du das gemacht hast. Ja. Ich finde es sehr richtig. Respekt. Nach so langen Jahren dann den Mut zu finden, jetzt mache ich es. Ich finde es gut. Ja. Und ich finde, dass du dir da überhaupt keine Gewissensbisse machen musst. Der Mann hat 7 Jahre dich gequält und dein Leben zerstört. Ja, ich habe keine Kinder, ich bin nicht verheiratet, ich kann keinen Sex haben. Es ist echt furchtbar. Wie oft ist das damals so in der Woche oder im Monat vorgekommen? Also er ist irgendwann ausgezogen. Düsseldorf hat sich da eine Wohnung geholt und hat da gelebt. Und wenn er zu Besuch kam, zu uns, dann ist er feiern gegangen nachts und hat mich dann um 5 Uhr wach gemacht. Und er ist in mein Zimmer gekommen, hat mich wach gemacht und hat mich dann betatscht und was weiß ich so. Und du musstest auch mit ihm schlafen? Nein, nein, aber... Wir hatten ein Fest im Dorf und da war ich total betrunken. Und ich lag dann morgens mit meiner Schwester im Bett und mit ihm. Mhm. Und ich bin davon überzeugt, dass er mich da vergewaltigt hat, als ich so betrunken war. Die Schwester, hast du mit der viel darüber gesprochen dann im Laufe der letzten Jahre? Nein, gar nicht. Du weißt also nicht, ob er es mit der Schwester auch gemacht hat? Nein, aber ich weiß, dass er früher meiner Schwester zum Beispiel gesagt hat, wenn du mein Penis anpackst, dann bekommst du 5 Mark. Mhm. Er hat es versucht bei meinen Schwestern. Es gibt sogar noch mehrere Schwestern? Ja. Wie viel noch? Ja, 2 noch. Noch 2 Schwestern. Und sind die jünger als du, älter als du? Eines jünger und eines älter. Mhm. Ja, und die waren nicht so wie ich, die waren so, weiß ich nicht so, ich war total ängstlich und so, hab nie was gesagt und so. Und meine Schwestern, die waren viel, ja, stärker, ne? Mhm. Die haben gesagt, du spinnst wohl oder so, ne? Und vielleicht hat er sich das schwächste Mädchen herausgepickt, nämlich dich. Ja, und, genau. Mh. Bist du in den Jahren danach denn mal in einer therapeutischen Behandlung gewesen, deswegen? Ja, ja. Ja. Ich war schon 10-mal in Psychiatrie, wegen der Krise oder Tagesklinik und Krankenhaus und ach ja, also, ja. Würdest du so weit gehen und sagst, dass dieser Mann eigentlich dein Leben, dein ganzes Leben zerstört hat? Ja, hat er. Und wenn ich meinen Humor nicht hätte, dann wäre ich schon gar nicht hier. Mhm. Und also ich bin immer wieder auf die Beine gekommen und irgendwie, und da hat mein Glaube mir auch sehr geholfen. Ne? Mhm. Und da sind wir wie am Anfang des Gesprächs, dass du ein schlechtes Gewissen hattest, vielleicht auch aus Nächstenliebe heraus, das nicht tun zu dürfen. Ja, genau. Ich bin ganz, ganz entschieden der Meinung, ich sag's nochmal, Silvia, dass du richtig gehandelt hast. Und dass man auch als tiefgläubiger Christ, finde ich, so etwas tun muss. Um, wie gesagt, Leid zu verhindern, zu vermeiden. Außerdem ist es auch eine Genugtuung für dich, wenn du jetzt auch mal handelst und ihm einfach zeigst, hier bin ich und ich gebe dir das auch zurück jetzt. Ja, ja. So, liebe Silvia, jetzt möchte ich gerne, sehr gerne, dass du mit meiner Psychologin, der Anna, noch ein paar Worte sprichst. Ja. Die kann dir sicher auch noch eine Sichtweise dazu geben und dir vielleicht auch noch ein paar gute Tipps geben zur Stabilisierung. Okay? Ja. Du, Mian, ich habe mal eine Frage, ob ich noch 2... Autogramme. Ja. Ja, sehr gerne. Du sagst gleich der Anna deine Anschrift. Ich muss jetzt Schluss machen, weil die Sendung gleich vorbei ist. Ja, leg bitte auf und wir melden uns gleich bei dir. Okay, tschüss. Danke dir. Ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute in der Technik. Benjamin Fließ, ich wünsche euch eine gute und schöne Nacht. Morgen sind wir wieder da, hoffentlich pünktlich. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen. Macht's gut, bis dahin. Ciao.